begnadigt von einem Massenmörder. Begnadigt vom Tod durch die Garotte. Begnadigt zum Tode durch Erschießen. Begnadigt vom Tode zum Tod. Mörder Franco. Mörder Franco. Mörder Franco. Franco Mörder. Franco Mörder. Franco Mörder. Die anderen begnadigt vom Erschießen. Begnadigt zu lebenslangem Knast. Begnadigt zu lebenslangem Sterben. Begnadigt doch nur, weil's ihm so passt. Mörder Franco. Mörder Franco. Mörder Franco. Franco Mörder. Franco Mörder. Franco Mörder. Wie viele bringt er noch hinter Gitter? Wie viele bringt er noch weiter um? Wie viele bringt er dazu zu kämpfen? Wie viele davon macht er noch stumm? Mörder Franco. Mörder Franco. Mörder Franco. Franco Mörder. Franco Mörder. Franco Mörder. Stirbt er am Ende einfach niemals? Stirbt er eines natürlichen Todes? Stirbt er am Ende doch gewaltsam? Stirbt er, ja stirbt, dann sind wir dich los. Mörder Franco. Mörder Franco. Mörder Franco. Franco Mörder. Franco Mörder. Franco Mörder. Was kommt nach deinem Tode, Franco? Die anderen Geier warten schon. Die Heuchler und die falschen Demokraten, sie lauern schon hinter deinem Thron. Mörder Franco. Mörder Franco.